Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort, 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still kräftig, 2-0 in der Complete Defense, brilliant stuff, all is got in for the goal of the season. Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, Freunde des Wölferadios, allen, die ich noch nicht persönlich gesehen habe, ein frohes neues Jahr 2017. Ja, wir sind wieder da und beschäftigen uns natürlich weiterhin auch mit der Situation des VfL, mit ja, der Euphorie, dem Optimismus, der herrscht, durchaus, was man so lesen konnte. Wie starten wir ins neue Jahr und wird jetzt alles vielleicht doch noch ein bisschen gut oder ein bisschen besser als es war? Gut, viel schlechter geht ja auch nicht. Aber das werden wir besprechen, unter anderem mit Andreas Pahlmann von der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung, Sportchef und fast schon traditionell zu Gast, wenn es zum Auftakt nach einer Pause geht. Und unser Gegner, Hamburger SV, steht natürlich auch im Fokus. Da spreche ich mit Daniel Jovanov vom Sportportal goal.com und er ist da Experte für den Hamburger SV. Im Blickpunkt. Ich freue mich auf die Rückrunde. Wir haben sehr hart gearbeitet, die Mannschaft hat sehr hart gearbeitet. Wir sind bereit, wir sind startklar und wir brauchen eure Unterstützung. Ja, das war, wer ihn nicht erkannt haben sollte, unser Cheftrainer Valeria Ismael. Klar, Spaß beiseite, ich glaube, das hat jeder gehört. Bei den Kollegen vom AZWAZ Sportbuzzer, der Kollege Andreas Pahlmann ist ja nachher noch in der Sendung bei uns. Ja, und da habe ich zwei Sachen rausgehört, nämlich einmal ein Versprechen, eine Bestätigung. Wir haben gearbeitet und zwar hart und jetzt freuen wir uns auf die Rückrunde und eine Bitte, ein Appell, nämlich, dass die Unterstützung gebraucht wird der Fans. Und dem kann ich mich natürlich nur anschließen, dass das entsprechend auch so passiert in der Rückrunde. Denn wir haben ja Großes vor. Wir wollen da unten raus. Wir wollen die Punkte holen, die uns langsam, aber sicher aus der Abstiegszone führen. Am besten schneller als sicher, würde ich gerade sagen. Nee, sicher und schnell. So heißt es, glaube ich, ne? Ach, ihr habt mich doch vermisst, ne, mit den ganzen radebrechenden Sätzen, die man hier so an den Tag bringt. Aber gut, das nur am Rande. Ja, also wir wollen da unten raus, das muss passieren und ich glaube, die Mannschaft hat es hoffentlich verstanden und das werden wir hoffentlich dann auch in den nächsten Wochen sehen. Die Winterpause war ja kurz, aber dafür alles andere als langweilig, wie ich fand. Es war einiges gebacken beim VfL Wolfsburg sozusagen. Der neue Sportdirektor Olaf Rebbe hat richtig losgelegt, hat Neuzugänge eingetütet, von denen man gar nicht dachte, dass man sie kriegt. Yunus Malli ist da ja zu nennen, aber auch die anderen Verpflichtungen wie Entep oder auch ja vorher schon Basur waren durchaus gute Griffe, würde ich jetzt mal behaupten, auch was die Vorbereitung angeht. Und ich weiß natürlich nicht, wie es euch geht, aber es ist wieder so ein bisschen was wie ja, Vorfreude zu spüren. Euphorie, Optimismus, nennt's wie ihr wollt, aber irgendwas ist doch in der Luft. Man merkt das so, die Fans, mit denen ich auch so zu tun hatte, was ich auch gelesen habe, da freut man sich, da hat man Bock wieder auf den VfL und hofft jetzt auch, dass es alles ein bisschen besser wird, was das angeht. Und natürlich auch bemerkenswert durch so Auftritte wie von Marcel Schäfer unterstützt am vergangenen Sonntag im Doppelpass auf Sport 1. Das war ja ein Auftritt à la Bonheur, was da für Reaktionen gekommen sind. Da hat jemand richtig gut Werbung gemacht für den Verein, für die Stadt und das auch aus Überzeugung, würde ich mal sagen. Und es hat richtig Spaß gemacht, dazu zu hören. Das war mal Balsam auf die Seele und tatsächlich auch vor, ja, Anführungsstrichen, Fußball-Deutschland, die das alles mal gehört haben. Besonders gut fand ich den Spruch mit, wer nicht glaubt, dass es in Wolfsburg sich gut leben lässt, dem würde Marcel ja mal eine Stadtführung angedeihen. Mal gucken, was daraus so drauf wird. Da bleibe ich auf alle Fälle mal am Ball, weil die Idee ist eigentlich grandios. Stadtführung mit Schäfi, da gucken wir nochmal. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, dass er sich ja fast schon staatsmännisch geäußert hat. Sehr, sehr vorzeigbar für ja auch Wein an dem Management, was er ja dann wahrscheinlich auch anstrebt oder was im Sommer auch anstehen könnte. Er hat sich da sehr, sehr gut geäußert und aus der Affäre gezogen, wie ich fand. Das war wirklich sehr gute Arbeit, wie ich fand. Und der Lenny hat sich auch so ein bisschen eingezeckt in die Sendung. Zum einen mit einem Tweet, der da auch eingeblendet worden ist, mit einer Meinungsäußerung. Aber auch, indem ich den Kollegen von Sport 1 so ein bisschen auf die Sprünge helfen konnte. Die wollten nämlich vorher von den Fans wissen, was sie an Marcel noch für eine Frage hätten. Und da habe ich ganz, ja, kackfrech mal hingeschrieben. Und die Kollegin Ruth Hoffmann hat diese Frage auch gestellt. Hören wir mal rein. dann möchte Lenny gerne noch wissen, welche Vision hast du für den VfL? Vision, ja, das müsste ja jetzt der Sportdirektor beantworten. Also ja, es ist natürlich. Kannst du schon mal üben. Genau. Dann legen wir mal los. Bewerbungsvideo, Achtung und bitte. Klappe. Nein, es ist natürlich so, dass ich glaube, dass wir ein bisschen Lernen aus der Vergangenheit ziehen müssen. Ich glaube, das hat man jetzt auch an der Transfers gesehen. Sehr junge, talentierte Spieler dazu geholt, Yunus Malé, Entep, Basur und auch Victor Osimhen. Ich glaube, dass die wirklich unglaublich viel Potenzial haben, dass die sehr hungrig sind auf den Erfolg und genauso müssen wir den Weg weitergehen. Ich denke, dass wir genau auf solche Leute setzen müssen und auch wollen. Natürlich immer wieder bestückt mit etwas älteren Spielern, die Erfahrung mit einbringen, wo sich junge Spieler dann auch orientieren können. Jo, sehr launig die Geschichte, werde ich mit Marcel hoffentlich vertiefen können, wenn er demnächst auch mal im Wölferadio zu Gast ist. Dann, ja, eine sehr gute weitere Leistung vom Kollegen Olaf Rebbe ist, dass er Julian Draxler losgeworden ist in der Winterpause. Da, ja, haben ja nicht so viele dran geglaubt, dass da ein bisschen was an Kohle zusammenkommt. Jetzt sind es dann doch über 40 Millionen geworden, wie man so gehört hat. Gut, Schalke verdient auch noch ein bisschen dran mit und dann muss man gucken, wie PSG, wo er hingewechselt ist, wie die abschneiden in der Rückrunde. Bei denen lief es ja auch nicht so ganz nach Wunsch, sagen wir es mal so. So richtig eine Träne nachgeweint hat jetzt irgendwie keiner in Wolfsburg, Julian Draxler. Doch dann, ja, guck mal an, der kann ja Fußball spielen, war so ein bisschen die Reaktion. Haut er gleich hin, 2 Tore gemacht, sozusagen zum Einstand. Unter anderem ein sehr schönes dabei und durfte auch noch singen. Sehr integriert in der Mannschaft, hat sich dahingestellt. Das hörte sich dann ungefähr so an. Wer mag, kann sich das auch nochmal im Internet genau anhören. Und da habe ich mir gedacht, so einen verdienten Spieler, der in Wolfsburg echt immer alles rausgehauen hat, was so in ihm steckt, ja, da dem muss man doch noch ein Abschiedslied mit auf den Weg geben. Und das habe ich gemacht. John Pütz würde sagen, ich habe da mal was vorbereitet. Das geht so. Jule, lieber Jule, wo drückt dir der Schuh? Du spieltest in Wolfsburg wie ein hinkendes Gnu. Paris gleich 2 Tore, zu uns warst du barsch. Du denkst wohl, wir sind blöde, drum leck uns am Jule, lieber Jule, wo drückt denn der Schuh? Ja, hey, die Lenny Nero Arena ist gerade am Ausrasten. Aber lassen wir das und kommen wir zu den wirklich wichtigen und schönen Dingen, nämlich wie wir Fans uns das vorstellen, wie denn die Rückrunde beim VfL laufen soll. Und da haben wir ja bei wolfsblog.de diese Woche eine kleine Umfrage gemacht und zwar, wie schneidet der VfL Wolfsburg in der Rückrunde ab? Und da haben ganz, ganz viele Leute mitgemacht und die Ergebnisse sind ja ein Stück weit überraschend, finde ich, denn an Abstieg denkt da irgendwie keiner mehr. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Ausdruck der ja, Euphorie, des Optimismus, der eingekehrt ist. Und das finde ich grundsätzlich erstmal gut. 33,9% erwarten einen sicheren Mittelfeldplatz. 29% erwarten einstellig. 20% einen Europapokalplatz sogar. Der VfL rollt das Feld von hinten auf. Oder die weniger optimistischen 14% unteres Drittel. Ein Abstieg, daran glauben nur momentan 0,19%. Und offensichtlich geht auch das Schicksal des VfL, hätte mich jetzt auch gewundert, gar nicht so vielen Leuten am Arsch vorbei. Das ist mir egal, sagen nur 0,58%. Also ein sehr, sehr verschwindender Prozentsatz, wie denn der VfL in der Rückrunde abschneiden sollte oder vielleicht abschneiden wird. Danke an alle, die mitgemacht haben. Und natürlich gab es auch jede Menge Fanäußerungen dazu. So sagt etwa User Olli Hu, ich denke, dass gerade die ersten beiden Spiele wichtig sind und den Weg vorgeben werden. Meine Hoffnung ist ein sicherer Mittelfeldplatz, aber wenn nicht alle mitziehen, kann es schnell in die andere Richtung gehen. User Toto sieht es ein bisschen pessimistischer, möchte ich sagen, oder er ist sich der Sache noch nicht so sicher. Ganz ehrlich, ich kann es nur schwer beurteilen und glaube eher, dass es nur ein bisschen besser wird, wir aber mit dem Abstieg nichts zu tun bekommen werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel lese, dass Ritchie, gemeint ist Ricardo Rodriguez, zwischen den Zeilen von Europa spricht, dann weiß ich nicht, ob es die Spieler alle verstanden haben. Und User VfL Corinthians sagt, also ich fand die Arbeit vom VfL seit der Entlassung von Alofs hervorragend. Die letzten beiden Spiele gewonnen, mit wichtigen Spielern für den Verein wie Knoche und den Itter-Brüdern verlängert und die Transfers waren viel besser, als ich zumindest erwartet hatte. Trotzdem erwarte ich keine Wunder, es werden garantiert nicht alle Neuzugänge einschlagen. Ich glaube, dass wir einen deutlich verbesserten VfL sehen werden, aber die Europa League könnten wir nur erreichen, wenn wirklich alles passt, wenn die Transfers einschlagen, keine schlimmen Verletzungen dazwischen kommen, wenn der Mannschafts Geist stimmt und so weiter. Soweit User VfL Corinthians. Ich für meinen Teil kann sagen, dass ich hoffe, dass die Spieler tatsächlich verstanden haben, dass es erstmal darum gehen muss, unten rauszukommen und nicht Europa oder sonst irgendwas im Hinterkopf haben. Das könnte nämlich dann ein böses Erwachen geben, insbesondere nach den ersten beiden wichtigen Spielen gegen Hamburg und Augsburg. Und natürlich über den VfL, wie ist er drauf, kommt er da unten raus, darüber spreche ich mit meinem ersten Gast. Der Libero. Und bei mir am Telefon ist schon ja fast traditionell zum Auftakt einer Runde sozusagen der Sportchef der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung, Andreas Pallmann. Hallo Andreas. Hallo Lenny, hallo. In der Winterpause war allerlei Positives zu lesen, da war von Optimismus die Rede rund um die Mannschaft, da war von Aufbruchstimmung die Rede. Alles insgesamt sehr, sehr schön. Die Frage ist, wie optimistisch würdest du es denn einschätzen? Ja, genauso wie es sich gelesen hat. Also viel zu lesen ist ja eigentlich immer, aber in der Tat fühlte es sich alles wieder mal ein bisschen positiver an, ein bisschen optimistischer an. Und man hat auch rund um die Mannschaft ein bisschen das Gefühl, dass wieder ein bisschen mehr gelacht wird, dass die Stimmung wieder ein bisschen besser ist und dass man da durchaus mit einer gewissen Zuversicht, die auch begründet ist, jetzt in diese zweite Saisonhälfte gehen kann. Welchen Anteil daran haben denn auch Valeria Ismael und Olaf Reppe mit dem, was sie sozusagen in der Winterpause jetzt auch getan haben, beziehungsweise auch seit dem Spiel in Mönchengladbach? Ja, das muss man, glaube ich, ein bisschen differenzieren, ne? Weil Ismael hatte einen etwas schwierigen Start, weil die Diskussion um das Thema, ob er den Trainer bleiben darf oder ob es doch noch Alternativkandidaten gibt, sich sehr, sehr lange hinzog. Es gab dann vor dem Gladbach-Spiel sozusagen eine Art Machtwort von VW. Das ist dann alles so ein bisschen in Schieflage gekommen in der öffentlichen Wahrnehmung, weil man dachte, Ismael darf vielleicht nur bleiben, weil andere Kandidaten keine Lust auf Wolfsburg haben. So war es dann im Ablauf nicht, so kam es aber zum Teil an. Valeria Ismael hatte dadurch ein bisschen eine schwierige Ausgangslage. Er hat das aber, wie ich finde, in der Winterpause sehr, sehr gut gemacht, auch gut kommuniziert, hat auch diese gute Stimmung rund um die Mannschaft so ein bisschen vorgelebt. Der Kollege, der im Trainingslager war, hat auch von einer gewissen Lockerheit berichtet, die er beim Trainer plötzlich festgestellt hat, die er vielleicht im November und Dezember noch nicht so hatte. Dazu haben natürlich auch diese beiden Siege in den letzten Spielen vor Weihnachten ganz extrem beigetragen. Ich glaube, die waren auch für die Stimmung ganz extrem wichtig. Bei Olaf Rebbe ist es ein bisschen was anderes vom Ablauf her. Der wurde natürlich am Anfang sehr skeptisch gesehen, weil man ihn nicht kannte. Wer ist das? Der trat ja öffentlich kaum auf. Wir, die wir ein bisschen uns mehr mit dem VfL beschäftigen, kannten ihn natürlich, kannten ihn auch als einen sehr angenehmen Menschen und haben auch relativ schnell gesehen, dass das jemand ist, der mit durchaus einem gewissen Know-how und einem gewissen guten Ansatz an die Sache rangeht. Und er hat natürlich durch die Transfers und auch durch die Art und Weise, wie sie abgelaufen sind, extrem bei den Leuten auch gewonnen und auch an Akzeptanz gewonnen vor allem. Draxler, die Abwicklung relativ schnell. Er hat dann einen Yunus Mali geholt, quasi still und heimlich, womit keiner so richtig gerechnet hatte. Er hat dann den Cap-Transfer abgewickelt, wo man sagen kann, okay, das ist jemand, der tatsächlich Qualität mitbringt, die der Mannschaft noch gefehlt hat. Er hat also durch das, was er getan hat, sehr, sehr stark dafür gesorgt, dass er, glaube ich, ein ganz gutes Standing auch hier in Wolfsburg bei den Leuten hat. Eine Nachfrage zu Olaf Rebbe, den ja auch ganz viele Fans gar nicht so auf dem Schirm hatten oder auf dem Radar. Ist das jemand gewesen in der Vergangenheit, der mit den Hufen gescharrt hat, der auch zeigen wollte, was er kann, der ja dann sozusagen von der Leine gelassen wurde? Oder war das auch jemand, der sich im Schatten von Klaus Allofs, wie man es immer so gern formuliert hat, auch wohlgefühlt hat? Also mit den Hufen scharren klingt immer so ein bisschen nach Illoyalität in der Struktur, wie es vorher war. Olaf Rebbe war, glaube ich, ein hochloyaler Mitarbeiter unter Klaus Allofs, der aber dann schon, als sich diese Perspektive auftat, auch das nötige Selbstbewusstsein intern ausgestrahlt hat, zu sagen, also das ist schon eine Aufgabe, die ich mir im Verbund mit den Geschäftsführern schon zutraue. Also dieses Selbstbewusstsein, das man braucht, um so einen Job zu machen, das hat er. Wenn man sagt, mit den Hufen gescharrt, kriegt so ein bisschen falschen Zungenschlag, weil er so ein bisschen auch nach am Stuhl gewegt klingt. Das hat er, soweit wir das beurteilen können, nicht. Vielen Fans hat ja sehr gut gefallen, was Valeria Ismael im Trainingslager gemacht hat, nämlich seinen Worten Taten folgen lassen. 3 Trainingseinheiten, wurde sehr, sehr hart trainiert, es wurde sehr viel am Teamgeist gearbeitet. Jetzt fragen sich natürlich auch einige, gerade weil das Thema Teamgeist in der Vergangenheit so ein großes Thema war und Zusammenhalt in der Mannschaft, kann man dieser Mannschaft nach den ganzen Bekundungen jetzt auch schon wieder über den Weg trauen, nachdem man da so hart zusammengearbeitet hat in der Winterpause? Pause. Also die macht zumindest den Eindruck, dass sie da so ein bisschen Kredit zurückgewonnen hat und auch Kredit zurückgewinnen will. Aber natürlich, die Nagelprobe werden dann die beiden Heimspiele sein. Die werden sehr vieles entscheiden und die werden auch entscheiden, wie sozusagen das Zusammenspiel zwischen den Leuten hier und dieser Mannschaft wieder funktioniert. Wenn es leistungsmäßig funktioniert und wenn man das Gefühl hat, okay, da ist eine Mannschaft, die wirklich für den VfL Wolfsburg spielen will, dann glaube ich, kann man dieser Mannschaft auch sehr schnell über den Weg trauen. Dazu sollten allerdings auch die Ergebnisse stimmen, sonst wird es schwieriger. Einige Neuzugänge hast du schon erwähnt. Die Frage ist insgesamt deine Einschätzung. Wie würdest du die Neuzugänge bewerten beim VfL? Also ich glaube, Yunus Malli bringt tatsächlich was sehr, sehr Spezielles mit, weil er diese Torgefahr aus der zweiten Reihe auch ausstrahlen kann, weil er ein zentraler Spieler ist, weil er ein technisch sehr, sehr starker Spieler ist. Das ist so ein bisschen eine Farbe, wo man sagen muss, das ist uns vielleicht durch den Abgang von Julian Draxler verloren gegangen. Was Paul-Georges Ntepp mitbringt, ist vor allen Dingen Geschwindigkeit. Das ist ein Spieler, der mit und ohne Ball sehr, sehr schnell sein kann. Das ist etwas, was wir eigentlich im Spiel vermissen, seit wir Kevin De Bruyne und Ivan Perisic nicht mehr haben, dass wir auch im Spiel nach vorn vor allen Dingen diese schnelle Tiefe bekommen, dass die Mannschaft ein organisiertes, schnelles Spiel in der Offensive machen kann. Dafür kann Ntepp stehen. Das sind auch die beiden Spieler, wo ich sage, mit denen rechne ich eigentlich auch in der Startelf schon Hamburg. Und immer muss man ein bisschen abwarten, das ist ein sehr, sehr junger Spieler, hat jetzt eine OP noch im letzten Jahr gehabt, ist jetzt in der Woche vor dem HSV so langsam wieder im Mannschaftstraining, ist wieder da. Da würde ich sagen, mal gucken, mal abwarten, wie schnell der sich dann seine ersten Bundesliga-Sporen verdienen kann. Und Richelli Basur ist so ein bisschen, nein, der muss seinen Platz dann vielleicht auch erst mal erkämpfen. Luis Gustavo hat eine sehr ordentliche Wintervorbereitung gemacht. Joshua Gilavogi macht einen sehr, sehr starken Eindruck. Paul Seguin war gut drauf in der Hinrunde. Also da muss man gucken, ob es Basur schafft, sich da durchzusetzen, wobei es gut ist. Er ist hochtalentiert. Ich habe ihn das Glück gehabt, ihn damals zu sehen in dem Freundschaftsspiel 2015, Ajax gegen Wolfsburg, wo er sehr auffällig gespielt hat. Man kann es ihm zutrauen, sich durchzusetzen. Er erhöht die Konkurrenz im Mittelfeld, was sehr, sehr gut ist. Ob er von Beginn an gleich erste Wahl ist, ach, weiß ich nicht. Jetzt ist der Kader dadurch natürlich auch entsprechend wieder angewachsen. Deswegen nach euren Informationen, gibt es noch weitere Überlegungen auf der Abgangsseite? Beziehungsweise ist das Transferfenster für den VfL auch was Neuverpflichtungen angeht jetzt überhaupt zu? Oder kommt noch wer? Also wenn sich da nicht noch irgendeine Tür aufmacht, wo man sagt, ah, das ist ein Vorgriff vielleicht für den Sommer oder es ist ein Schnäppchen, den wir nur jetzt kriegen. Wenn sowas nicht passiert, dann glaube ich, dass da keiner mehr dazukommen wird in dieser Transferperiode. Wir müssen jetzt beobachten, was ist mit Bruno Henrique, wo es vielleicht das Interesse gibt vom FC Santos. Da wird überlegt, Laie kaufen, Laie mit Kaufpflicht. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das noch umgesetzt wird. Und ein kleines oder mittleres Fragezeichen würde ich auch noch machen hinter Viarinha, der sehr nicht gespielt hat, wo man nachvollziehen kann, dass er sich vielleicht überlegt, dass es anderswo für ihn weitergehen könnte. Das würde ich auch nicht ausschließen. Alles andere, mein Gott, ausschließen kann man in dem Geschäft nie, aber bei allem anderen würde ich sagen, es würde mich überraschen. Jetzt habe ich wie viele andere auch natürlich sehr genau hingeschaut während der Winterpause und auch auf die Äußerungen der Spieler sehr geachtet und war dann doch ein bisschen erstaunt, als man wieder lesen musste, dass jemand wie Ricardo Rodriguez zum Beispiel schon wieder ja durchaus von Europa gesprochen hat, vom Erreichen der Europapokalplätze. Auf der anderen Seite Marcel Schäfer ja mit seinem sehr bemerkenswerten guten Auftritt beim Doppelpass wieder gesagt hat, da müssen wir gar nicht hingucken in diese Region, müssen uns erstmal stabilisieren und das Berühmte von Spiel zu Spiel denken. So ähnlich hat sich auch Yunus Malli da geäußert. Die Frage ist, weiß die Mannschaft insgesamt, wohin der Weg gehen soll, dass man sozusagen auch dasselbe Ziel verfolgt? Also ich glaube, da darf man auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, dass da so im Winter gesprochen wird. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt Richie Rodriguez sagt, ich muss jetzt unbedingt mit dem VfL noch den europäischen Wettbewerb erreichen. Solange man sowas noch rechnerisch machen kann, wird immer einen geben, der sagt, na, vielleicht klappt das auch noch. Die Mehrheit der Mannschaft, wir haben es gesehen bei Marcel Schäfer, wir haben es jetzt auch gesehen bei Yannick Gerhardt im WAZ-Interview, wir sehen es auch bei Mario Gomez, das ist schon eine sehr realistische Einschätzung, auch was die sportliche Führung angeht übrigens, weil Ismael oder Frebbe sehen es ganz ähnlich. Wir gucken jetzt erstmal auf diese ominösen 40 Punkte, das ist nun mal die Ausgangslage, für die diese Hinrunde gesorgt hat, dass der VfL eben das als Ziel erst einmal ausgeben muss. Und ich glaube, dass das erst einmal bei allen im Vordergrund steht. Ich glaube, da gibt es in der Mannschaft auch keine zwei Meinungen drüber. Jetzt haben wir ja, was den VfL Wolfsburg angeht, ja sozusagen die Phase der Neuausrichtung, jetzt auch was die Zukunft angeht, verstärktes Setzen auf Nachwuchsspieler und so weiter und so fort. Gleichzeitig schwelt immer noch so ein bisschen im Hintergrund die VW-Krise. Wenn du mal auch so ja ein bisschen in die Zukunft schaust und den Weg des VfL beschreiben würdest, wo befinden wir uns da, beziehungsweise was machen wir da für einen Weg? Also ich glaube, zunächst einmal ist mal den Zusammenhang zwischen einer eventuellen Neuorientierung des VfL und der VW-Krise gar nicht so unbedingt sehen darf und sehen muss. Natürlich, nichts in Wolfsburg bleibt unberührt, wenn es VW nicht gut geht. Aber ich glaube, die Überlegungen, die es da beim VfL gibt, sind eher grundsätzlicher Natur und haben gar nicht so wahnsinnig viel mit der aktuellen VW-Krise zu tun. Sondern es geht mehr darum, was sind wir für ein Verein, was sind wir für ein Standort, was ist hier möglich, was ist hier nicht möglich. Und ich glaube, die Lehren der letzten beiden Jahre sind wirklich, dass man sagt, okay, deutsche Nationalspieler für viel Geld hierher zu holen, die vielleicht gar nicht so hundertprozentig in den Fußball reinpassen, den wir hier spielen wollen, ist keine gute Idee. Das lassen wir mal lieber. Wir können sehr, sehr gut auch Spieler entwickeln, die vielleicht nicht so bekannt sind oder idealerweise Spieler entwickeln, die selber in der eigenen Jugend ausgebildet wurden. Wir haben mit Paul Seguin jetzt ein Beispiel gehabt, der hat vielleicht ein bisschen länger gebraucht als damals ein Maxi Arnold, hat aber sich jetzt einen festen Platz im Team erarbeitet. Wir haben einen Jannis Horn, der auf dem besten Weg dahin ist, das zu tun. Wir haben ein paar andere Talente, die noch dahinter sind und auf ihre Chance warten. Ich glaube, einen Kader zu haben, der so groß oder besser so klein ist, dass man diesen Talenten auch wirklich eine Chance geben kann und die wirklich einbinden kann, ist ein sehr, sehr guter, ist ein sehr, sehr vernünftiger Weg. Und natürlich wird der VfL Wolfsburg immer in der Lage sein, auch einmal gute Transfers zu machen. Aber dann holt man dann vielleicht doch lieber eher ein Yannick Gerhardt, der vielleicht auf der Schwelle ist, Nationalspieler zu werden, als ein Spieler, der schon 30 Länderspiele gemacht hat. Wenn das der Weg ist für die nächsten Jahre, glaube ich, kann man mit diesem VfL auch erfolgreich sein, wenn man Erfolg halt eben nicht nur darüber definiert, jedes Jahr Champions League spielen zu müssen. Das muss der VfL meiner Meinung nach nicht. Er sollte immer dabei sein, wenn es darum geht, europäische Plätze zu verteilen. Und es sollte immer so sein, dass man, wenn man es denn mal schafft, sich für die Champions League zu qualifizieren, das dann wirklich als großen Erfolg sieht und nicht als bloße Pflichterfüllung. Großes Thema beim Begriff Identifikation ist ja auch die VfL-Fan-Dokumentation #20, die gerade gedreht wird. Ihr habt ja auch jetzt in eurer Sonderbeilage, die morgen erscheint, mehrere Seiten dazu im Blatt. Wenn du mal kurz beschreiben könntest, wie gefällt dir das? Wie ist deine Meinung zu der Geschichte #20? Großartig. Also von Beginn an, als ich erstmal davon gehört habe, ich habe eine fantastische Idee empfunden, wenn ich mit Leuten spreche, die ein bisschen näher dran sind, wenn die mir erzählen, was da passiert und wie der Film aussehen wird. Eine ganz wunderbare Geschichte. Die Clips, die man schon sehen kann, gefallen mir großartig, sehen hochprofessionell aus. Und da wird, glaube ich, wenn das alles so am Ende aussieht, wie man sich jetzt nach den ersten Eindrücken vorstellt, wird da auf eine ganz, ganz großartige und sehr authentische Weise tatsächlich gezeigt, worum es hier in dieser Stadt und mit diesem Verein geht. Es wird die Verbundenheit gezeigt der Leute dieser Stadt, der Leute dieser Region mit ihrem Verein in einer Art und Weise, die es so noch nicht gab. Ich finde es fantastisch. Ja, sehr schön. Legt die Latte jetzt nicht unbedingt niedriger für uns. Da müsst ihr jetzt durch. Als Profispieler würde ich jetzt sagen, wir stellen uns dieser Herausforderung. Letzte Frage, Andreas. Wo landet denn der VfL zum Ende dieser Saison? Nach deinen Worten, Abstieg ja nicht, ne? Also, ich setze jetzt mal die Latte bewusst niedrig an. Relativ früh in der Saison ist die Sache mit dem Abstiegskampf erledigt. Wir müssen uns keine Gedanken über unsere Terminkalender machen, wo die Relegation vielleicht schon mal vorgemerkt ist. Ich muss zugeben, ich habe meinen Urlaub so gebucht, dass ich erst einen Tag nach der Relegation losfahre, weil sicher ist sicher. Ich möchte aber meinen Urlaub gerne entspannt vorbereiten und nicht noch um den Klassenerhalt zittern müssen. Ich sage, es wird am Ende Platz 10 und wir werden relativ früh entspannt sein. Ja, da wollen wir hoffen, dass du recht hast. Das war Andreas Pahlmann, Sportchef der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung und ja, fast wie immer traditionell zu Gast im Wölferadio, wenn es zum Beginn einer Runde geht. Ich danke dir fürs Gespräch. Sehr gern. Kurzpassspiel. Verwirrung beim TSV 1860 München. Dort hat man die Meldung, Luis Gustavo wechselt zu den Löwen. Ein bisschen, ja, komisch aufgefasst. Man hat zuerst gedacht, das wäre unser Luis, der dahin wechselt. Aber es ist ein Spieler gleichen Namens, der aus Brasilien geholt und verpflichtet wird von 1860. Verwechslungen kommen bei den 60ern in München ja öfter mal vor. Man hatte bisher auch gedacht, man sei ein seriöser Fußballclub. Riesenwirbel gab es ja um die Aufstockung der WM-Teams auf irgendwie 48. Ja, da haben sofort auch die Holländer Protest eingelegt. Sie haben gesagt, das ist unmöglich. 48 Teams, Begründung. Da ist ja immer noch nicht sicher, dass wir uns qualifizieren. Unser aller Freund Max Kruse hat wieder für Schlagzeilen gesorgt. Nämlich hat er sich auf dem Heimweg von Hamburg nach Bremen nachts um 4 mit seinem Auto irgendwie in die Leitplanke gesetzt. Passiert ist zum Glück nichts, jedenfalls keine weiteren Verletzungen. Ja, Bremen merkt jetzt so, was man da eingekauft hat. Und der Geschäftsführer Frank Baumann meint, ja, es wäre schon besser, wenn man um diese Uhrzeit schlafen würde. Ja, wollte Max auch, aber er hat angeblich in Hamburg keine mehr gefunden, die das mitmacht. Nachts um 4 als Bundesliga-Profi noch auf der Autobahn. Ich glaube ja noch an das Gute im Menschen. Max Kruse wollte einfach mal der Erste beim Training sein. Kombinationsspiel. Und das spiele ich heute mit Daniel Jovanov vom Sportportal goal.com und dort Experte für den Hamburger SV. Hallo Daniel. Grüß dich, hallo. Wichtigste Frage natürlich, die die Hamburg-Fans vermutlich sehr, sehr umtreibt, ist, steigt der HSV ab am Ende der Saison? Wir Hamburger sagen natürlich nein, der HSV wird nicht absteigen, es ist ja quasi unmöglich, nachdem man es zweimal in der Relegation schon sehr knapp nicht geschafft hat abzusteigen, wird es eigentlich unmöglich bleiben abzusteigen. Aber um wir mal wieder zum Ernst der Lage zu kommen, natürlich ist die Situation immer noch bedrohlich mit 13 Punkten aus 16 Spielen. Und wenn man sich einfach anguckt, welche Mannschaften vor dem HSV stehen, dazu gehört auch ihr Wolfsburger und ich schätze eure Mannschaft einfach mal doch ein bisschen stärker ein als die HSV-Mannschaft und auch die Gladbacher, die eigentlich da auch nicht hingehören, dann muss man sich eben schon mit der Situation konfrontiert sehen, dass es sehr wahrscheinlich bis zum Schluss sehr, sehr eng wird. Also ich denke mal, dass der HSV mit Bremen und Ingolstadt, die ich auch nicht für so schlecht halte, wie sie zum Teil gemacht worden sind, um Platz 15 und 16 kämpfen werden. Die Darmstädter, glaube ich, werden aufgrund ihres Kaders, ihrer Kaderstärke da nicht nochmal groß gefährlich werden. Aber im Fußball weiß man nie. Aber trotzdem sehe ich das so, dass Bremen, Hamburg und Ingolstadt ja schon bedroht sind und da um die Nichtabstiegsplätze oder um den Nichtabstiegsplatz kämpfen werden. Einen wird es dann direkt erwischen. Ich hoffe natürlich nicht, dass es der HSV sein wird. Was macht dir denn Mut? Ist das sozusagen auch die Wintervorbereitung, die jetzt relativ geräuschlos für Hamburger Verhältnisse über die Bühne gegangen ist? Ja, weil es vor der Vorbereitung relativ laut geknallt hat in Hamburg. Deswegen wurde es danach ein bisschen ruhiger. Ja, Hoffnung macht mir, dass bestimmte Dinge jetzt einfach mal auch geregelt worden sind, dass dort Entscheidungen getroffen sind, dass man sich von Dietmar Beiersdorfer getrennt hat, dass man mit Heribert Bruchhagen jemanden hat, der sich mit Abstiegskampf sehr gut auskennt, denke ich, der eine gewisse Stärke ausstrahlt als Vereinschef, als ganz wichtige Person in der ganzen Organisation und dass man mit Jens Todt jemanden dazugeholt hat, der jetzt keine schillernde Persönlichkeit ist, also der steht jetzt nicht für Glanz und Glamour, aber das steht halt für solides Arbeiten und Heribert Bruchhagen wird schon ein genaues Auge darauf werfen, dass Jens Todt da auch den Trainer besonders stärkt. Das ist jetzt eine neue Konstellation, dass im Moment der Trainer die stärkste Person ist im HSV-Konstrukt. Und wenn man das mal so vergleicht mit 2015, da war Bruno Labbadia auch aufgrund der Ohnmacht der anderen auch die stärkste Person in diesem Konstrukt und hat es dann auch aufgrund dessen geschafft, dort nochmal neue Kräfte zu entfalten. Das macht mir im Moment Hoffnung und mir macht natürlich auch Hoffnung, dass die letzten Ergebnisse des HSV ganz ordentlich waren und man wieder gepunktet hat und den Rückstand eben auch aufgeholt hat. Also ich meine, am 10. Spieltag stand der HSV mit 2 Punkten da und mittlerweile sind es schon 13 und der Abstand zum Nichtabstiegsplatz beträgt nur noch 3 Punkte. Deswegen wird das Spiel gegen den VfL Wolfsburg natürlich besonders spannend und interessant sein. Von welchen Spielern erwartest du denn, dass sie jetzt da besonders in die Bresche springen? Jetzt ist auch nochmal jemand verpflichtet worden, Papadopoulos sozusagen, ein Klopp-Hengst weg mit Spajic, der nächste im Anflug, beziehungsweise da. Aber insgesamt, von welchen Spielern erwartest du denn jetzt ein bisschen mehr und dass sie da auch sich entsprechend reinhängen für den HSV? Ich glaube, es geht weniger um individuelle Qualität als um kollektive Qualität. Ich glaube, dass der HSV zumindest in den letzten Spielen ein paar Fortschritte gezeigt hat, in dem, wie sie spielen. Das bedeutet offensiver. Markus Gisdol, unser Trainer, spricht halt sehr häufig von Vertikalität, also dass man nicht den Ball immer quer und zurück spielt, sondern eben nach vorne spielt. Das kommt den Offensivspielern wie Philipp Kostic und Nikolai Müller zum Beispiel zugute, die weitaus häufiger mal in Situationen kommen, wo sie auch mal zu Tormöglichkeiten kommen, die es unter Bruno Labbadia am Anfang der Saison eben nicht so häufig gab. Also da war halt die Anzahl der herausgespielten Chancen, war halt, das war der niedrigste Wert in der ganzen Bundesliga. Also selbst Darmstadt hat sich mehr Chancen herausgespielt als der HSV. Das hat Markus Gisdol hingekriegt. Also der HSV erspielt sich jetzt mehr Torchancen als vorher. Ist dafür in der Defensive aber ein wenig anfälliger. Deswegen hat man sich jetzt zu der ein oder anderen Veränderung dort entschieden. Man hat Spalt freigestellt, man hat den Brasilianer Kleber abgegeben und jetzt mit Mavrei, wie ich finde, ein Verteidiger verpflichtet, der bei Köln eine ganz solide Hinserie gespielt hat. Und bei Papadopoulos hat man sich jetzt nochmal einen Spieler geholt, wo ich sage, da ist das Risiko ein bisschen groß bei dem Spieler, ja, aufgrund seiner Krankenakte, seiner Vergangenheit. Aber die Tendenz ist deutlich zu sehen, dass man versucht, die Innenverteidigung ein bisschen stabiler zu gestalten, um eben eine gewisse Balance auch herzustellen, die nicht immer ganz gegeben war. Also immer noch muss man halt feststellen, hat der HSV nach unseren Freunden aus Bremen die zweitschlechteste Defensive und daran gilt es auch, oder da gilt es sich auch zu verbessern, also möglichst mehr Tore zu schießen und möglichst wenige Tore zu kassieren, damit man viele Punkte nochmal aufholt. Ein großes Thema rund um den HSV hatte in den letzten Tagen gar nichts mit Fußball zu tun. Da ging es um den Marketingchef Timo Kraus, der auf mysteriöse Weise verschwunden ist in Hamburg. Hat das irgendwie Einfluss auf die HSV-Familie gehabt? Hat das Einfluss aufs Umfeld oder vielleicht sogar auch auf die Mannschaft insgesamt gehabt? Oder ist das als, ja, einfach als dramatischer Schicksalsschlag insgesamt zu verbuchen? Ich denke mal, dass das innerhalb der Organisation, also innerhalb der Geschäftsstelle, also ich meine, für alle, die sowas nicht erlebt haben, eigentlich unvorstellbar, was man in dem Moment empfindet, dass ein Mitarbeiter, ein Kollege, ein Arbeitskollege einfach nicht mehr auftaucht, zumal er ja auch noch eine Familie hinterlässt. Ich glaube, er hat zwei Kinder und eine Frau, die ja auch irgendwie täglich darauf warten, ob sich nicht doch noch irgendwas tut. Also ich glaube, die Ungewissheit ist schon ziemlich, ja, das ist das schlimmste Gefühl überhaupt, nicht zu wissen, was mit ihm passiert ist. Er könnte ja auch irgendwie einfach ausgewandert sein und niemandem Bescheid gesagt haben, was relativ unwahrscheinlich ist, aber möglich ist es ja trotzdem, solange nicht die Bestätigung kommt, dass er tatsächlich irgendwie in der Elbe ertrunken ist, möglicherweise. Dass das jetzt einen großen Einfluss hat auf die Mannschaft, ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht. Natürlich ist man da auch betroffen von, aber nicht in dem Maße, dass man jetzt sagt, das wirft jetzt alles durcheinander. Also das glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber klar, für die Mitarbeiter, die täglich mit dem zu tun haben, das hat die Mannschaft natürlich nicht, aber alle anderen Mitarbeiter, die dort in dem Bereich mit dem zu tun haben, ist das natürlich eine ziemlich traurige Geschichte. Kommen wir zurück zum Sportlichen. Bei eurem Gegner, dem VfL Wolfsburg, also uns, hat sich ja einiges getan in den vergangenen Wochen und Monaten. Wie nimmst du denn die Entwicklung des VfL in letzter Zeit wahr? Ja, vielleicht gehe ich noch mal ein bisschen zurück, so aus meiner Wahrnehmung des VfL Wolfsburg. Also ich glaube, dass ihr eigentlich auf einem ganz guten Weg wart, aber dann so ein paar Transfers getätigt worden sind, die nicht so viel Sinn gemacht haben. Dazu zählt zum Beispiel Julian Draxler, dazu zählt für mich auch André Schürrle. Das waren so Transfers, die irgendwie nicht ganz gepasst haben, nicht gegriffen haben. Und dann begann der VfL Wolfsburg sich so nach und nach so ein bisschen aufzulösen. Jetzt habe ich so den Eindruck, dass da euer neuer Manager, der Rebel, scheint ein, zumindest was man so hört aus Insiderkreisen, einen ganz guten Job zu haben, ein ganz gutes Händchen. Die Transfers, die getätigt worden sind, klingen auch vielversprechend. Und auch der Trainer hat nach anfänglichen Schwierigkeiten, habe ich so den Eindruck, wie gesagt, alles nur aus der Ferne, hat so eine gewisse Art von Balance gefunden. Und ja, wenn ich zum Beispiel einige Spieler von euch habe reden hören in Interviews, zum Beispiel Mario Gomez, der ja auch immer deutlich gemacht hat, irgendwie, es müssen sich jetzt mal alle dazu bekennen und alle, die nicht wollen, die können halt gehen. Das hat schon irgendwie deutlich gemacht, okay, es gibt halt immer noch ein paar, die halt sagen, für den Verein wollen wir immer noch irgendwie kämpfen und wir wollen da raus, eigentlich gehören wir da nicht hin. Und grundsätzlich muss man ja sagen, dass in dem Kader schon ziemlich viel Qualität steckt, wenn man sich die Einzelspieler anguckt. Als Kollektiv hat man da irgendwie versagt. Über die genauen Hintergründe bin ich jetzt nicht informiert, aber auch da wurde ja aufgeräumt. Die Verantwortlichen dafür wurden ja freigestellt bzw. entlassen. Und jetzt, die Konstellationen sind eigentlich vergleichbar. Also auch ihr habt da eine neue Führungsriege, so ein bisschen. Der HSV hat eine neue Führungsriege. Grundsätzlich kann man sagen, bei beiden Vereinen kann man positiv gestimmt sein, dass sich da was entwickelt. letztendlich hängt es natürlich auf dem Platz von den Ergebnissen ab. Und da schätze ich, wie gesagt, den VfL so von der Kaderbreite her auch doch noch ein bisschen stärker ein. Und auch von der individuellen Klasse immer noch ein bisschen stärker ein als den HSV. Aber letztendlich nichts ist unmöglich. Also der HSV hat auch irgendwie den FC Schalke geschlagen, die waren auch ganz gut drauf eigentlich. Im Fußball ist ja nichts unmöglich. Also es wird auch für den VfL nicht einfach gegen den HSV zu bestehen im Moment. Das ist ein besonderes Spiel für euch wie für uns natürlich. Man könnte fast von einem 6-Punkte-Spiel sprechen in der jetzigen Tabellensituation. Was erwartest du denn eigentlich dann für eine Partie am Samstag? Ich erwarte, dass der HSV, also aus der HSV-Perspektive, dass er dort anknüpft, wo er aufgehört hat, dass er nämlich versucht, anzugreifen, offensiv zu verteidigen, den Gegner unter Druck zu setzen und Nagelstiche zu setzen, immer dann, wenn sich die Möglichkeit dazu ergibt. Also ich meine, der HSV hat mit Nikolai Müller einen sehr gefährlichen Außenstürmer, hat mit Philipp Kostic auch jemanden, der sehr gefährlich ist, also schnelle Leute auf den Außenbahnen, hat in der Mitte auch jetzt Möglichkeiten, also Michael Gregoritsch ist jemand, der ist 1,95 groß, oder zumindest wirkt er so groß, der fast jedes Kopfballduell gewinnen kann, und wenn die mit Flanken füttern, dann hat es auch in den letzten Spielen auch ganz gut geklappt. Dahinter ist dann nochmal irgendwie Bobby Woods, auch ganz gut drauf, der US-amerikanische Stürmer. Also in der Offensive ist der HSV eigentlich ganz gut besetzt, hat auch gezeigt, dass er da offensiv Akzente setzen kann durch die Umstellung von Markus Gisdol. Deswegen erwarte ich, ich sag mal, ein torreiches Spiel. Ich glaube, dass es kein 0-0-Spiel wird, sondern dass da schon das ein oder andere Tor dann fällt. Dann sag mal einen Tipp. Ein Tipp? Das wird ein spektakuläres 3-2 für den HSV natürlich. Ja, das musst du ja jetzt sagen. Ich gehe natürlich von einem völlig anderen Ergebnis aus, zu Wolfsburger Gunsten. Das war Daniel Jovanov vom Sportportal goal.com und Experte für den Hamburger SV. Danke für das Gespräch. Dankeschön. Hashtag 20. Um die VfL-Fan-Doku Hashtag 20 gibt es wieder einiges an Neuigkeiten zu berichten. Gestern war ja auch die OFC-Versammlung, die Versammlung der offiziellen Fanclubs. Und da wurde auch schon Rede und Antwort gestanden. Das haben die Kollegen vom Steuerkreis von Seiten der Fans vorbereitet, die uns im Filmteam sozusagen unterstützen und zuarbeiten. Das klappt ganz super. Dafür schon mal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Die Arbeiten an Hashtag 20 laufen natürlich weiter und besonders im Fokus steht bis Ende Februar auf alle Fälle noch das Crowdfunding, wo Fans die Möglichkeit haben zu unterstützen und auch entsprechend sich einzubringen und tolle Prämien auf 99funken.de/20 abzugreifen, und das lohnt sich auf alle Fälle mal hinzugucken. Außerdem laufen auch viele interessante Auktionen mit Fanartikeln, die sehr, sehr rar sind und wo es sich lohnt, auch mal ein Äuglein drauf zu werfen. Da sind ganz, ganz tolle Sachen dabei und auch schon versteigert worden. Ein besonderer Fanschal aus dem Aufstiegsjahr oder auch ein Originaltrikot von Luis Gustavo unterschrieben, was er noch im Pokal-Halbfinale getragen hat. Das ging alles weg und das ging alles zugunsten von Hashtag 20. Ganz aktuell in der Versteigerung, die noch bis Sonntag läuft, findet er bei eBay, ist ein Trikot. Besonderes Trikot, vor der Saison unterschrieben vom Kader der aktuellen Bundesligamannschaft. Unterschriften sind da drauf, lohnt sich, tolles Teil. Größe XL, ist ja auch mal ganz wichtig zu wissen. Also greift zu, steigert mit und vielleicht gehört das tolle Teil euch. Alles dann auch zugunsten von Hashtag 20. Und Hashtag 20 steht auch im Mittelpunkt beim Heimspiel des VfL Wolfsburg. 8 Infostände wird es dann nämlich geben, rund um das Stadion, um das Projekt von Fans für Fans vorzustellen, Fragen zu beantworten, wer gerne möchte. Rund um die Arena sind wir da sozusagen im Einsatz mit ganz, ganz viel Unterstützung der Fanclubs und der Fanszene. Und wer genau hingesehen hat, bei Marcel Schäfer, bei seinem Auftritt im Doppelpass, da hatte er nämlich was am, ich glaube es recht, ja, das rechte Handgelenk war es, da hatte er ein kleines Bändchen, 20 Jahre erste Liga. Das ist sehr, sehr schick, das ist sehr, sehr rar, das gibt es nämlich nur noch in begrenzten Stückzahlen sozusagen. Und das sollte sich jeder VfL Wolfsburg-Fan nicht entgehen lassen. Und gegen eine Mindestspende von 5 Euro kriegt ihr die nämlich da auch, rund um die Arena dann auch, bei den Hashtag 20 Infoständen. Und natürlich steht da auch eine Sammeldose, wenn ihr den Film weiter unterstützen möchtet. Das ist ganz, ganz wichtig, denn jeder Euro macht den Film besser, dass wir dann eine ganz, ganz tolle Produktion an den Start kriegen, an der wir uns nicht nur jetzt erfreuen können, sondern wahrscheinlich auch noch in 20 Jahren. Und insofern ganz wichtig, dass ihr da mitmacht. Informiert euch, kommt hin, stellt Fragen. Alle Helfer freuen sich auf euch, also nutzt das Angebot und kommt vorbei. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Zum Auftakt für die Rückrunde, man kurzen wieder. Was zeigt man einem Eintracht Braunschweig-Fan, der ein Jahr lang unfallfrei gefahren ist? Richtig. Den zweiten Gang. So, nous sommes arrivés à la fin de la Sendung, wie Julian Draxler sagen würde. Nein, doch. Oh. Ich drücke schon mal alle Zeigezehen, die ich habe, dass das klappt mit einem Sieg gegen Hamburg. Wäre so wichtig, aus der Winterpause zu kommen mit dem Sieg und dann hoffentlich auch die Woche drauf gegen Augsburg nachlegen. Soweit wollen wir aber noch nicht denken. Wichtig ist erstmal Hamburg und dass die Mannschaft so auftritt, wie es zum Ende der Hinrunde der Fall war. Und dann wird das schon, Leute, das klappt. Bedanken möchte ich mich noch bei Wolfgang und Sebastian für die inhaltliche Unterstützung und bei Norman, der die schöne Umfrage gebastelt hat. Und natürlich bei euch, die ihr wieder eingeschaltet habt und zugehört habt. Ihr wisst ja, wenn ihr was zu sagen habt, mehr auf Facebook oder mehr auf wolfsblog.de. So ist es. Schreibt mir, schreibt mir, schreibt mir. Und ich hoffe, ihr bleibt auch während der gesamten Rückrunde meine werten Gäste. Danke und bis demnächst. Und eins hat sich nicht geändert, wenn sich die Welt auch weitergedreht hat. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du, immer nur du, immer nur du. Nur der VfL. Für Wolfsburg mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der Fall. Nur der VfL.